Das nigerianische Nationale Kim Il-sung-ismus, Kim Jong-il-ismus Studienkomitee fragt jüngst auf seiner Internet-Homepage das historische Schreiben von Genossen Kim Jong-un an die Teilnehmerinnen des 6. Kongresses des Demokratischen Frauenbundes Koreas unter dem Banner der Umgestaltung der ganzen Gesellschaft getreu dem Kim Il-sung-ismus, Kim Jong-il-ismus die Arbeit des Frauenbundes weiter intensivieren.